Zeiten, doch ich spür nur Winter. Lass Gnade walten, mach dich zum Gewinner. Große Worte, krasse Thesen. Geh an Orte dort, wo ich nicht mehr den Schatten sehe. Sammel Kraft, tanke neue Energie. Vermittle Gefühle, doch sie sind nicht positiv. Abwertend, nicht bei der Sache. Stehe vor Makro mit der gepackten Reisetasche. Böse Ziele, schwarzes Denken, töte viele, asiatisch kämpfen. Ich gebe mich auf, fühle mich nicht mehr hier verstanden. Nehme den Traum, lasse ihn raus, Mann, was willst du noch verlangen? Für immer Winter, depressiv. Für immer Winter, depressiv, depressiv. Für immer Winter, depressiv. Für immer Winter, depressiv, depressiv. Für immer Winter. Depressiv. Für immer Winter. Depressiv, depressiv. Für immer Winter. Depressiv. Für immer Winter. Depressiv, depressiv. Zur falschen Zeit. Falsche Zeit. Am falschen Ort. Falscher Ort. Falsches Leid. Falsches Leid. Falscher Mord. Ich habe falsches Denken, wirke wieder depressiv. Oh Mann. Kann den Scheiß nicht lenken, denke wieder negativ. Auf jeden. Muss den Scheiß hier machen. Muss den Scheiß hier machen. Aha. Hoppa, rein ihr Affen. Hoppa, hoppa, rein ihr hoppa, Affen. Rein. Glücksgefühle, Glücksgefühle, unbekannt, unbekannt. Diese fucking Triebe, nicht genannt. Fühle mich schwach, fühle mich nicht mehr stark wie früher. Auf jeden. Gebe mir Kraft, das zu überstehen, du Lügner. Du Lügner. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Ich spür ihn nicht. Ich spür ihn nicht. Rappe so lange weiter, bis mich zu kennen heilig ist. Für immer Winter. Depressiv. Für immer Winter. Depressiv, depressiv. Für immer Winter. Depressiv. Für immer Winter. Depressiv, depressiv. Für immer Winter. Depressiv. Für immer Winter. Depressiv, depressiv. Für immer Winter. Depressiv. Für immer Winter. Depressiv, depressiv.